Ein nächtlicher Ritt durch die Wüste ist ein wunderbares Erlebnis, meine Freunde. Nichts stört diese Stille als ab und zu das Schnauben der Pferde, ein Knarren von Lederzeug. Der Himmel voller Sterne oder strahlender Mondschein über dieser unendlichen Sandwüste, der alles in einem fast unwirklichen Licht erscheinen lässt. Andächtig hatten sich meine Hände wie von selbst gefaltet und die Zügel sinken lassen. Da wurde ich durch die Stimme Old Rebels aus meinen Träumereien aufgestört. Sir, was treibt ihr denn da? Ihr betet doch nicht etwa? Warum nicht? Habt ihr nie gebetet? Nie. Hattet ihr denn keine Mutter, die euch das Beten lehrte? Nein, wozu auch? Wie traurig. Ihr tut mir leid. Ich euch? Ihr tut mir leid, Sir, dass ihr so ein Betbruder seid. Für mich gibt's diesen Unfug nicht. So glaubt ihr nicht an Gott? An die ewige Seligkeit? Nein! Was kann mir so ein Glaube nützen? Hört, Mr. Cutter. Ich habe euch eine Teilnahme geschenkt, wie ich sie nicht jedem zeige. Jetzt aber graut mir vor euch. Trotzdem möchte ich euch beweisen, dass ihr noch zu retten seid. Ach, wollt ihr mich etwa belehren in dem, was ihr Religion nennt? Dafür bedanke ich mich. Ich bin geboren, das ist eine Tatsache. Und ich bin über 90 Jahre alt geworden ohne eure Religion, das ist auch eine Tatsache. Wenn es soweit ist, werde ich diesem Leben Adieu sagen, auch ohne euren Gott oder eure Religion zu bemühen. Dann möge euch der, zu dem ihr niemals gebetet habt, gnädig sein. Wir sind fertig miteinander, Mr. Carter. Ja, ja, zieh mich schon zurück, verehrter Seelenhirt. Darf ich euch stören, Sir? Ja. Ihr seid in schweren Gedanken. Ja. Es ist ganz gut, aus diesen Gedanken geweckt zu werden, lieber Schuhend. Ich habe alles mit angehört, Sir. Viel habe ich über euch erzählen hören. Auch, dass ihr ein frommer Mann seid. Mr. Schuhend, ich versuche stets mein Christentum durch Taten, nicht durch Worte zu beweisen. Ja, ich weiß. Ihr seid anscheinend von Jugend auf im Glauben erzogen worden. Und habt ihn nie verloren. Da ist es leicht, innerlich gefestigt zu sein. So meint ihr? Nun, ich könnte euch leicht vom Gegenteil überzeugen. Wohl jeder ernsthafte Mensch hat seine inneren Kämpfe zu überstehen. Auch euch werden sie nicht erspart geblieben sein. Ja, ihr habt recht. Vielleicht werdet ihr mich ebenfalls verachten, wenn ich euch sage, dass auch ich keinen Glauben habe. Das kann nicht euer Ernst sein, Mr. Schuhend. Und doch ist es so. Ihr wollt wohl nur sagen, dass ihr euren Glauben verloren habt. Ja, gänzlich. Wer gibt ihn mir zurück? Es müssen schwere Ereignisse gewesen sein, die euch... Ich bin noch nicht so weit, darüber sprechen zu können. Versteht mich nicht falsch, Schuhend. Ich will mich nicht in euer Vertrauen dringen. Wollte nur sagen, ein ähnliches Ereignis wird euch den Glauben an Gott zurückgeben. Das hoffe ich von ganzem Herzen. Wenn ihr doch recht hättet, lieber Shatterhand.